Yeah. Mein Rap ist wie ein Ruf von weit, weit her. Kommt über Land, über Meer, über Drum und Snare. Ein Funken in deinem Gedächtnis, der weiß, gibt mehr. Eine Geschichte aus seiner anderen Zeit. Ich erklär, wie das Leben hier läuft. Wer sagt, sei fair? Es ist genauso, wie du es dir in deinem Kopf machst. Du hoffst, dass alles besser wird von ganz alleine. Dann rede nicht mit mir, weil ich deine Ansichten nicht teile. Ich beeile mich nicht, denn gut Ding will Weile haben. Doch feile jeden Tag am Entwurf, damit die Säulen tragen. Und ihr kennt meinen Namen, es war eine lange Reise. Als ich mit 16 anfing zu rappen, war alles scheiße. Und heute ist nicht alles gut, nicht alles easy. Doch ich mach mein Ding und das ist Grund genug für mich zu sagen, mein Pfad geht einfach straight durch die Mitte, das ist mein Planet. Baby, life is great. Ich greif nach den Sternen, mach meine Moves, pay mein Dues, investier Schweiß und Blut, Boss in der Booth. Und am Ende des Tages bin ich ein Mensch, der genauso wie du einfach auch nach Anerkennung sucht, okay. Ich greif nach den Sternen, mach meine Moves, pay mein Dues, investier Schweiß und Blut, Boss in der Booth. Am Ende des Tages bin ich ein Mensch, der genauso wie du einfach auch nach Anerkennung sucht, okay. Und heute kommt es vor, dass ich die leisen Stellen in meinem Leben lauter mache wie ein Kompressor. Es ist genauso einfach und ich erzähl davon. In diesem Leben, dieser Zeile, da in meinem Song. Vertrauen geht doch, es hört auf, Hoffnung verbraucht. Mit 17 hab ich jeden Tag 2 Schachtel geraucht. Dann ab nach Haus und ne Bon rein. Die Zeiten sind lang vorbei. Heute rapp ich einfach nur meine Songs sein. Und es kann sein, dass ihr euch darin wieder seht. Spürt, was ich gespürt hab, als ich die Lieder schrieb. Dieser Beat ist perfekt, die Kasse klingelt jetzt, my man. Ich geh nie wieder weg, drück Rap, drück mein Rap raus, drück dich weg. Du weißt, wenn dir sonst keiner zuhört, drückst du dich mit Rap aus. Und ich tu's auch, tu's laut, setz mein Fuß auf diese Erde und weiß, sie hebt mich gut auf. Ich greif nach den Sternen, mach meine Moves, pay mein Dues, investier Schweiß und Blut, Boss in der Booth. Und am Ende des Tages bin ich ein Mensch, der genauso wie du einfach auch nach Anerkennung sucht, okay. Ich greif nach den Sternen, mach meine Moves, pay mein Dues, investier Schweiß und Blut, Boss in der Booth. Am Ende des Tages bin ich ein Mensch, der genauso wie du einfach auch nach Anerkennung sucht, okay. Ich greif nach den Sternen, mach meine Moves, pay mein Dues, investier Schweiß und Blut, Boss in der Booth. Am Ende des Tages bin ich ein Mensch, der genauso wie du einfach auch nach Anerkennung sucht, okay.